Zur Unterstützung des Memorandums des Komitees für friedliche Vereinigung des Vaterlandes der DVRK veröffentlichte jüngst das Schweizerische Vorbereitungskomitee für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan 2017, das Schweizerische Korea-Komitee und die Schweizerische Soziologie-Studentengruppe eine gemeinsame Erklärung. In der Erklärung wurde betont, das koreanische Volk lobpreist den Vorsitzenden Kim Jong-un als großen Vater der Nation und wegweisenden Stern für die Vereinigung des Vaterlandes. Dank seiner Führung werde der erfreuliche Tag, an dem alle Koreaner voller Freude die Jubelrufe auf die Vereinigung des Vaterlandes ausbringen werden, sicher kommen.